vergesst nicht, dass wir hier über die Creme der Männer reden. Aus Kunst und Politik und Wissenschaft. Das sind keine dahergelaufenen Heiligen. Das sind unsere Liebhaber. Ach, seh doch mal hier. Eine Diskussion über die Formen gegenseitiger Beeinflussung von Kunst und Politik im Ersten. Den kenne ich. Den kenne ich. Den kannte sie. Die werden diskutieren und sich noch nicht einmal wundern, dass sie immer unter sich sind. 10 Männer, keine Frau. Sie werden ihre Rollen überstreifen und maßgeschneiderte Statements abliefern, unsere Freunde. Warum wollen wir unbedingt, dass sie unsere Freunde sind? Warum wollen wir auch das noch durchsetzen? Warum können wir uns nicht trennen? Wir wollen nicht zugeben, dass wir verloren haben. Wer will das schon? Jetzt rächt sich, dass wir uns zu wenig angepasst haben. Dass wir uns zu viel amüsiert haben. Oder wie wir das nennen wollen. Ausgelebt. Wirklich ausgelebt? Haben das die Männer nicht viel mehr? Eure Kosten? Hätten wir mehr Angst gehabt, wären wir weniger neugierig gewesen, wären wir jetzt dümmer. Und irgendein Typ könnte uns mit seiner Lebenserfahrung beeindrucken. Und wir wären ihm noch dankbar dafür, dass er uns seine Aufmerksamkeit zuwendet. Und nicht mehr einsam. Aber wir hatten keine Angst. Wir waren überzeugt davon, dass sie es akzeptieren konnten. Da bewundern würden. Wenn wir uns klug machten. Wir wollten eine Herausforderung werden. Und was wurden wir? Konkurrentinnen, die man kleinkriegen musste. Der Kampf zeigt ja, wir sind ernstzunehmende Gegner. Die Mittel sind nur ungerecht. Was Macht macht, das wissen wir ja. Aus Männern große Männer. Starke Männer. Und manchmal Männchen. Weißt du dazu etwas? Erzähl mal. Als Frau Dr. K. die beste Freundin darum bat, ihr um Gottes Willen aus der Patsche zu helfen, wusste sie schon, dass sie damit beruflich einen großen Fehler beging. Frau K. bat nämlich ihre beste Freundin, sie auf einen wissenschaftlichen Kongress zu begleiten, auf dem ihr, Frau Dr. K., eine mit Geld verbundene Auszeichnung verliehen wurde. Sie bat sie deshalb, weil der Direktor der Firma... Ein Mann mit Macht, der sie unterlag und mit Fantasie und Wünschen. Weil dieser Direktor, dessen Firma schließlich durch ihre Forschungsergebnisse profitierte, es sich nicht nehmen lassen wollte, Frau Dr. K. in die andere Stadt zu begleiten. Der Schreck schoss Frau Dr. K. bei dieser Mitteilung durch die Glieder. Als ihr klar wurde, dass sie ihn nicht davon abhalten konnte, sie zu begleiten, rief sie ihre beste Freundin an. Du weißt doch, was das bedeutet. Das endet bei ihm. Oder bei dir. Oder bei mir. Hilf mir doch bitte. Hat er denn Andeutungen gemacht? Oh, er ist unverändert. Sieht mich nicht bedeutungsvoller an, hat kein Beben in der Stimme, aber wenn ich nicht mitmache, dann bin ich geliefert. Er ist ein Typ, der Rache übt. Die Freundin erwies sich als beste Freundin. Arrangierte einige Termine um, brachte ihre Kinder unter, versorgte den Mann, kochte vor, um ihre Freundin zu begleiten. Frau Dr. K.'s Schwierigkeit lag auch in ihren Skrupeln. Er war nicht ihr erster Arbeitgeber und sie wusste, eine Frau mit Erfolg musste geknackt werden. Aber sie fürchtete auch, ihm Unrecht zu tun. Sie hoffte, sich mit ihrer Annahme zu irren. Gleichzeitig wollte sie keine Probe aufs Exempel machen, denn sie hatte Erfahrung genug und mit ihrem Gefühl immer richtig gelegen. Sollte sie nicht lieber gleich die Initiative ergreifen? Ausgeschlossen! Sie ist ja nicht zimperlich. Sie kann auch mal beide Augen zudrücken. Aber eines steht fest, sie ist keine Masochistin. Wer irgendeinen will, auch kleine Lust gewinnen, muss es schon geben. Wenn sie mit jemandem schläft, auch bei einem Vorgesetzten. Es muss ja gar kein erotisches Vergnügen sein. Es gibt auch Herren-Ejakulationen, die Spaß machen. Oder anderes. Sie muss es wollen. Und wenn sie bei ihm nicht will, dann Gnade, ihr Gott. Er ist nachtragend. Seine Mitteilung versetzte Frau K. in Panik. In der Betriebskantine starrte sie ihn an und fragte sich, welches körperliche Detail für sie so anziehend wäre, dass sie es schaffen könne. Es musste doch etwas auch für sie Liebenswertes an ihm geben. Sei es der Mund, die Haut, der Geruch der Haut. Aber der war es gerade nicht. Der roch säuerlich. Die Bewegungen. Irgendetwas, um so viel erotische Begeisterung zu suggerieren, dass sie damit den unangenehmen Rest der Zeit, wie es dauern würde, überbrücken könnte. Sie dachte einen ganzen Abend lang sachlich darüber nach. Aber sie fand nichts. Sie hatte, einfach ausgedrückt, nicht die geringste Lust. Sie war für diesen Mann nicht geeignet. Sie konnte nicht, auch wenn sie wollte. Und sie hätte gern gewollt. Deshalb die Bitte an die Freundin. Du darfst mir nicht von der Seite weichen. Du darfst mich während des gesamten Kongresses nicht einen Moment allein lassen mit ihm. Sei charmant, lächle, umgarne ihn ein bisschen. Beglücke ihn durch deine Anwesenheit. Er wird dich kaum wahrnehmen. Versprochen. Es muss wunderbar sein, in Ihrer Abteilung zu arbeiten. So ist es. Ich bin mir meiner Privilegien bewusst. Sind Sie das? Sind Sie das? Ist es normal, dass Frauen in Ihrer Abteilung arbeiten? Ich habe das Gefühl, dass wir bei Ihnen besonders gefördert werden. Aber nur die Besten. Was macht dein Kopf? Ist er besser oder wird das eine Grippe? Danke, es geht. Es wird wohl eine Grippe werden. Dann schnarchst du vielleicht wieder. Wir schlafen nämlich direkt nebeneinander. Ach so. Na, meine Damen, dann wollen wir mal. Schon spät. Nett, Sie kennengelernt zu haben. Gute Nacht. War er wütend? Oder hat die Müdigkeit ihn so spitz gemacht? Was ihn spitz gemacht hat, war weder Wut noch Müdigkeit. Oder meinst du seine lange Nase? Die hat er schon vorher. Also meinst du auch, dass ich recht hatte, dich zu bitten? Ich vermute schon. Bin ich mein Geld wert? Hurra, das haben wir geschafft. Los, entspann dich, es ist vorbei, der Kelch ist vorüber, aus. Was ist deine Ruhe? Abwarten. Aber ich hatte recht, nicht wahr? Wir haben keinen endgültigen Beweis. Er ist ja nicht der Typ, der einem einfach einen Busengrab steht. Er ist hinterhältiger, subtiler, klebriger. Es geht ihm ja auch gar nicht so sehr ums Bett. Um dich geht's. Wenn er eine fürs Bett haben wollte, könnte er die kaufen. Sogar eine jüngere. Entschuldige. Nein, der will dich. Dein Selbstbewusstsein, das reizt ihn. Ein großer Mann mit Macht. Der alles will. Und das meiste kriegen kann. Glaubt er etwa, ich gehöre ihm? Weil er mich in seiner Abteilung arbeiten lässt? Ich bin doch gut. Ja, daran zweifelt ja niemand. Aber du bist nur so lange gut, wie er dich lässt. Das ist ja meine Angst. Ein Jahr passierte nichts. Er reichte die Eingaben von Frau Dr. K. weiter. Er unterstützte sie. Er beriet sie. Sie war sein Paradepferd. Sie war schon drauf und dran, ihn innerlich um Verzeihung zu bitten. Vielleicht hatte er es wirklich. Ganz uneigennützig. Und freundlich. Ganz harmlos gemeint. Als er sie begleitete. Was sie davon abhielt, sich zu entschuldigen, war die Erwägung, dass er auch ein Sadist sein könnte. Vielleicht wollte er sie zappeln lassen, um ihre spätere Niederlage voll auszukosten. Es bestand auch die Möglichkeit, dass er sich seiner Rachegefühle gar nicht bewusst war. Obwohl sie arbeitete wie eh und je, wartete sie auf den Moment, wo er die Katze aus dem Sack lassen würde. Ein großer Mann mit Macht, der alles kann. Diesmal wollen wir nach Ischia. Gut für die Knochen. Ja, dann wollen wir mal. Folgendes. Ich werde Ihre Eingabe nicht weiterreichen. Rausgeschmissenes Geld. Ohne Zukunft. Das führt in eine Sackgasse. Wir gehen damit baden. Das müssen Sie mir erklären. Wo sehen Sie denn da eine Sackgasse? Wir haben doch alle Chancen. Sackgasse, sage ich. Cul de sac. Er war gebildet. Aber die Gründe? Ich will ja nur verstehen. Da ist nichts zu verstehen. Hören Sie auf mit dem Projekt. Da ist nichts drin. Ende der Fahnenstange. Er war auch profan. Nun hören Sie aber auf. Moment mal, bitte. Dreckiges, kleines Arschloch. Dieser Wichser. Warum schlägt sie mich das ganze Projekt in die Ohren? Was hat sie denn noch zu verlieren? Dieser Hund. Sie hat es immer gewusst. Frau K. trank vom Kaffee, den er ihr gebracht hatte, benutzte sein Taschentuch, verabschiedete sich höflich und ging auf die Damentoilette. Sie wusch, puderte und schminkte sich. Sie konnte sich das Verquollene nicht leisten. Warum wissen wir bloß immer, wie sie sind? Und sind doch überrascht und wie vom Schlag getroffen. Wollt ihr Quark mit Kartoffeln? Wir leisten uns unsere Naivität wie einen Luxus. Und büßen immer. Weil wir nicht rechthaberisch sein wollen. Und ohne Vorurteile. Ja, Quark ist gut. Dafür fallen wir auch immer wieder rein. Aber nicht alle Männer. Sag das jetzt nicht. Sind Trottel. Schön mit euch. Ich fühle mich wohl. Friedlich. Oder wie sagt ein Psychologe? Aggressionslos. Give peace a chance. Endlich mal Ruhe. Ob wir die finden, wenn wir immer nur über das eine reden? When love goes wrong, nothing goes right. Ich kenne eine Geschichte von einer Frau, die auch nur ihre Ruhe haben wollte. Nur das? Schieß los. Frau K. verbringt mit ihrem sehr viel jüngeren Freund, den unhöfliche Leute für ihren Sohn halten, verbringt die Weihnachtsferien in dem kleinen Hotel eines unbedeutenden Gebirgsdorfes. Sie haben Halbpension. Ein zweites Restaurant gibt es in diesem Dorf nicht. Gleich am ersten Abend fällt ihr eine Frau am Nebentisch auf, die dort alleine sitzt. Sie erwartet auch niemanden mehr. Es liegt nur ein Gedeck auf dem Tisch. Haben Sie sich bei uns eingelebt, Kneefrau? Erholt? Danke, sehr. Sie lügt. Frau K. kommt diese Frau irgendwie bekannt vor. Sie ist sehr attraktiv. Und sie hat einen enorm auffallenden Busen. Sie trägt einen dunkelblauen Sweater mit Reißverschluss und ohne Aufdruck. Uralt oder sehr teuer oder aus der DDR. Frau K. wundert sich, diese Frau zu dieser Zeit an diesem Ort zu sehen. Ihr kommt diese Frau bekannt vor. Sie sagt ihrem Freund nichts von ihrem Interesse an der Frau vom Nebentisch. Aber sie tauscht unter einem Vorwand mit ihm die Plätze, damit sie die andere besser im Auge hat. Und er nicht. Warum liest sie immer denselben Prospekt? Die Speisekarte hat sie ja schon gelesen. Die Frau versucht, beschäftigt zu wirken, obwohl sie weiß, dass alle sich mit ihr beschäftigen. Sie trinkt ziemlich viel Wein. Den teuersten. Sie raucht. Haben Sie eine Zeitung? Bedauere, unsere Gäste pflegen beim Abendessen. Verzeihung, vielleicht finde ich noch eine alte Illustrierte. Oder ein Blatt Papier. Ein Blatt Papier, die Dame. Selbstverständlich. Ein Blatt Papier? Sie schreibt einen Brief. Sie schreibt einen Brief. Natürlich schreibt sie einen Brief. Möchte ich Ihnen mitteilen, dass Sie in Ihren Reisearrangements zukünftig besser für Alleinreisende sorgen sollten. Man bezahlt einen Riesenzuschlag für ein Einzelzimmer und schläft direkt über der Garage. Dabei hat man mir versprochen, es würde nie wieder so sein wie auf der Kreuzfahrt, als ich einen Aufpreis von 100% über dem Werbepreis in Ihrem Katalog bezahlt habe. Und was war dann? Ein Mann hätte den Brief abgeschickt. Er hätte ihn von seiner Frau schreiben lassen. Ich könnte ein Buch schreiben über meine Erlebnisse allein auf Reisen. Am schlimmsten, finde ich, sind Kellnerinnen. Als schämten sie sich für uns. Als fürchteten sie, es könnte ihnen auch so gehen. Sie bestrafen einen durch schlechte Bedienung. Und ich ertappe mich dabei, dass ich ihnen zu viel Trinkgeld gebe. Alleinleben ist eben teurer, hatten wir ja schon. Erzähl weiter. Ich habe das Gefühl, ich werde immer als Letzte bedient. Die Familie da drüben ist viel später gekommen. Die essen längst. Warum bin ich rot geworden? Ich muss Nivea kaufen, ein Buch, nein, Bücher, Apotheke. Sie hat im vergangenen Jahr einen Vortrag gehalten vor 800 Menschen. Och, und jetzt weiß sie nicht mehr, ob sie die Gabel in die rechte oder linke Hand nehmen muss. Wo bleibt das Selbstbewusstsein? Lass sie doch gucken. Guck doch zurück. Nein, das geht nicht. Ui, habe ich jetzt laut gesprochen? Ich bin doch nicht verrückt. Nur allein. Was ist der Unterschied? Hat es geschmeckt, Kneefrau? Danke, sehr gut. Alles super, hat sie nur genickt. Mein Gott. Nie würden die einen Mann so anstarren. Hat sie eine Ahnung? Mit den Augen fressen würden sie ihn. Und die da drüben mit dem jungen Kerl, schläft die etwa mit dem? Hübscher Bengel. Warum sieht sie nur immer hierher? Kennt die mich etwa? Ich brauche ein Buch. Ich leide an innerer Logomanie. Logomanie. Redesucht. Manie. Am besten ist, ich gehe ins Bett. Und dann kann ich nicht schlafen. Ich bin Expertin für Schlaflosigkeit. Insomnie und Logomanie, das geht Hand in Hand. Frau K. war froh, dass sie den Impuls unterdrückt hatte, die andere an ihren Tisch zu bitten. Das würde gerade noch fehlen. Und sie war froh, dass sie rechtzeitig zum Fest noch diesen Jungen aufgegabelt hatte. In Wirklichkeit, sagte sie sich gleich hinterher, versuche sie mit so einer flapsigen Formulierung jedoch nur, sich vorzusehen, einer Bindung vorzubeugen. Einer Bindung, die in Tränen enden würde. Ihren Tränen, versteht sich. Denn der Freund ist jung und natürlich durfte sie ihn nicht halten. Er muss selber seine Erfahrungen machen und erst mal leben lernen. Frau K. ist gerührt. Er hat gesagt, dass er sie liebt und sie wollte, dass er das präzisiert. Ich liebe dich. Du bist schön. Klug. Unkonventionell. Und ich schlafe über alle Maßen gerne mit dir. Um es noch genauer zu machen, dachte er eine Weile nach. Ich brauche dich. Das ist der Unterschied. Sag einem Mann, ich brauche dich, und er haut sofort ab. Sagt es aber ein Mann zu einer Frau, dann geht die in die Knie. Wir brauchen nicht mehr zugebraucht, brauchen gar nicht zu gebrauchen. Frau K. weiß plötzlich, woher sie die andere kennt. Sie ist eine bekannte Journalistin mit profunden Kenntnissen in Geschichte, speziell Wirtschaftsgeschichte von Asien und Afrika. Sie ist bekannt für ihre Spitzzüngigkeit, was niemand erwarten würde, der sieht, wie schwer es ihr fällt, auf das herablassende Verhalten des Wirtes einzugehen. Sie ist Mutter von mehreren erwachsenen Kindern. Sie soll schon Großmutter sein. Für ein besseres Arrangement hat ihr das Geld gefehlt. Nicht, dass sie nicht gut verdient. Das Geld steckt in den Kindern. Und so sagte sie sich, in einem großen Hotel, in einem Winterkurort, hätte sie zu viele Bekannte getroffen. Und sie hätte die Energie nicht aufgebracht, ihr Alleinsein erklären oder übergehen zu müssen. Jedenfalls Gegenstand der Aufmerksamkeit aller gewesen zu sein. So wie hier. Geträumt habe ich von einem angenehmen Zimmer in einem abgelegenen, altmodischen Gasthof, in dem es gute Hausmannskost und keine indische Reistafel oder Toast Hawaii geben würde. Die Leute tuschelten über die Frau, von der es hieß, dass sie den Aufpreis für das Doppelzimmer bezahlt habe, weil ihr das Einzelzimmer zu klein gewesen sei. Und auf den Wirt machte sie deshalb sogar einen anrüchigen Eindruck. Ich habe mich erkundigt. Bei alleinreisenden Damen tue ich das immer, seit es Terroristinnen gibt. Wie leicht es sich über Alleinsein reden ließ, wenn man es nicht ist. Frau K. trank Wein mit ihrem Freund und erzählte anekdotisch, was sie erlebt hatte. Ich bin abends in diesem italienischen Kaff angekommen. Zuerst habe ich dem Taxifahrer erklärt, dass ich ein Hotel der Mittelklasse suchte. Kein Zimmer. Nach dem zweiten Hotel sagte er, dass er keine Zeit mehr habe, mich herumzufahren. Ich zog mit meinem Koffer los, klapperte jedes verdammte Hotel jeder Kategorie ab. Nichts. Und immer kamen mir zwei Typen hinterher, die mir Angebote machten zum Auswachsen. Um 12:30 in der Nacht bin ich zum Bahnhof gegangen. Es gab noch einen Zug mit Schlafwagen nach Livorno. Um 5 Uhr morgens kam ich an und bin sofort ins teuerste Hotel, Luxussuite. Da habe ich dann weitergeschlafen. In Livorno. Kannst du dir das vorstellen? Wenn du dir das leisten kannst. Oh Gott, Welten zwischen ihnen. Der versteht kein Wort. Er kann es nicht verstehen. Er ist noch so jung. Er kann es nicht verstehen. Er ist ein Mann. Legitimiert das? Sprich es nicht aus. Der Wirt komplimentiert die alleinreisende Dame an einen Tisch, an dem nur Kinder und Halbwüchsige sitzen. Diese 6 jungen Leute sind von ihren intelligenten Eltern dort für eine Woche allein untergebracht worden. Sie laufen tagsüber Ski und toben abends auf ihren Zimmern, bis sie durch allgemeines Klopfen zur Ruhe gebracht werden. Das ist unerhört. Die Dame protestiert. Wenn Sie darauf bestehen, stell dort bitte noch einen Tisch auf für die Dame aus Nummer 18. Ach ja, die 18. Bitte sehr, für die Dame aus der 18. Recht so? Ein wunderbarer Tisch. Links die Küche. Rechts das Klo. Ich habe es satt, satt, satt. 5 Stunden Autofahrt. Ich könnte um 4 Uhr früh zu Hause sein. Es schneit. Jetzt sitzt sie allein an einem Tisch neben dem Klo. Warum bleibt sie nicht zu Hause? Wird doch Freunde haben, bei denen sie mitfeiern darf. Als zum 4. Mal die Küchentür an ihren Tisch schlug, fand sie endlich den Mut, den Kellner zu bitten, den Tisch etwas nach links zu rücken. Als zum 4. Mal die Klotür an den Tisch knallte, wollte sie gehen. Versöhnlich kam der Wirt angewedelt. Er überredete sie, da doch Silvester war, sich an einen Tisch mit einer Familie aus Bielefeld zu setzen. So, du rückst mal deinen Stuhl ein bisschen, dann hat die Dame ja auch noch Platz. Guten Abend, meine Frau. Guten Abend. Sabine. Stachowitz, angenehm. Guten Abend. Vom Wirt war das nicht ohne Psychologie. Anders als für die Paare ist die Dame für die Kleinfamilie eine echte Abwechslung. Jetzt sitzt du bei den Bielefeldern. Ich glaube, ich kenne sie. Aber Frau K. geht nicht darauf ein. Sie wahrt die Anonymität der Frau. Sie verteidigt sie damit. Frau K. tauscht mit ihrem Freund wieder die Plätze. So, dass er die Frau wieder im Rücken hat. Nach dem Essen spielt die Dame mit dem Ehepaar und der Tochter Karten. Dazwischen erzählen alle von ihrem Leben. Die Frau aus Bielefeld verschweigt, dass sie der Journalistin das Alleinsein ein bisschen neidet. Die Journalistin verschweigt ihren Status als Großmutter. Sie sieht jünger aus als die andere, obwohl sie wahrscheinlich älter ist. Die Bielefelderin schaute, immer wieder sich vergewissernd, auf ihre wenigstens anwesende, wenn auch nicht besonders anregende Familie. Wer hat, der hat. Du bist der schwarze Peter, der schwarze Peter. Nun ist ja gut. Ich hab gesagt, du sollst nicht so viel trinken. Schmier den Papa jetzt nicht so voll. Schwarz ist er, das sollen alle sehen. Da bin ich stolz drauf, verdammt nochmal. Doch nicht ins Taschentuch. Hier, nimm die Serviette. Ich mach dir das weg. Nein. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer. Jetzt schon? 11:40? Wir müssen noch anstoßen um Mitternacht. Das Jahr hört doch so auf. Ja, dann prosit Neujahr. Halt's Maul, ist doch noch nicht so weit. Schnauze. Gute Nacht allerseits. Schönes Weiße. Ah. Gute Nacht. Anstoßen hätte sie ja schon wenigstens können. Na sowas. Tja, und am Neujahrsmorgen reist sie ab. Sie muss sogar noch einen Tag zusätzlich bezahlen. Sie fährt vorzeitig ab. Nachdem ein ebenfalls abreisender Familienvater noch vor ihr abgefertigt wird, obwohl er nach ihr kam. Er findet das auch ganz in Ordnung. Ich habe mal in einem solchen Superhotel erlebt, dass mein Nachthemd verschwunden war. Ein schönes. Als ich das reklamierte, sagte der Concierge, na, wer weiß, wo sie das gelassen haben. Ich war sprachlos, so zweideutig. Ein Mann könnte ihm eine kleben. Ein Mann wird für diese Bemerkung Trinkgeld geben. Warum lernen wir denn nie? Jetzt wird sie sagen, uns zu wehren. Uns zu wehren. Wie denn, durch Übung? Ist das Übung, wenn es uns die Sprache verschlägt? Kaum. Wenn du Haare auf den Zähnen hast, kannst du dich auch ganz gut wehren. Aber darum geht es nicht. Ihre Fantasie müsste sich ändern, das ist etwas Grundsätzliches. Die kann sich nicht ändern. Dann müssen wir ihnen helfen. Oh, keine Lust. Nein, aber wirklich nicht. Leidenschaft kann zerstört werden durch alles. Aber sie kann nicht erzeugt werden durch nichts. Ist sie weg, ist sie weg. Genau. Leider. Das war nicht lustig. Das ist auch nicht lustig. Schlaft gut. Wie macht man das? Wolltest du nicht noch etwas sagen? Nicht alle Männer sind Trottel?